Willst du uns mal ein bisschen von deiner Studienzeit in der DDR erzählen? Ja, willst du das hören? Ja, das ist etwas, wovon ich sehr wenig weiß. Das stimmt. Guck mal, weil ich bin aus Deutschland weggegangen 1989. Die ganze Geschichte der Wiedervereinigung habe ich nicht mitvollzogen. Mhm. Das kenne ich nicht wirklich. Mhm. Ich war ein paar Mal im noch geteilten Deutschland, im Osten, meistens in Berlin. Mhm. Aber ich habe das nicht wirklich, ich bin da nicht Zeitzeugin, nur ganz von Weitem. Deswegen finde ich das sehr spannend zu hören, wie du dann den Sprung aus dem Kongo nach Karl-Marx-Stadt. Ach so, okay. Ja, alles klar. Erzähl mal erstmal, ein bisschen. Genau, das hat mit Politik zu tun. Sure. Das heißt, die sind ja Kommunisten, ne? DDR. Ja. Und Kongo-Brazzaville ist auch Kommunist. Mhm. Und die haben eine Zusammenarbeit. Das heißt, die Studenten, die können nach DDR fliegen und dort 5 Jahre oder 4 Jahre Studium machen und dann zurückkehren. Ja. Das heißt, das war ein Treffpunkt für alle sozialistischen Länder. Mhm. Polen, Bulgarien, Afghanistan, Pakistanese, Kongolese, Angola. Mhm. Na? Also ich habe ein Regierungsstipendium bekommen. Ja. Na? Das ist alles Regierung, ne, gemacht, ne, organisiert. Und man kriegt nur einen Schein, weil wir sind ja Sozialismus, man kriegt nur einen Schein, ja, du sollst nach DDR, du sollst nach Bulgarien oder nach Polen und ich habe ein Stipendium für DDR. Okay. Genau. Und wurde dir vorgeschrieben, was du studieren sollst oder hast du das selber gewählt? Ich glaube, nach Noten. Nach Noten, ja, wird dann ausgesucht, nach Noten. Ja. Und ich war gut in Mathematik und so weiter, Chemie, Physik. Und die haben gesagt, du studierst EDV. Ja, EDV. In der DDR 5 Jahre lang. Und wir als Studenten, wir durften verreisen. Na? Weil wir sind ja nur Gast. Ich war ja als Gast. Die DDR-Bürger, die dürfen ja nicht verreisen oder so, vielleicht nur nach Polen oder, aber ich durfte ja, nach Frankreich oder nach Italien oder nach West-Berlin. Und damals war es schön, weil die wissen ja durch deine Klamotten, dass du deine Sachen im Westen kauft. Verstehst du? Durch deinen Look. Ja. Ja. Und wenn die wissen, das war ja so, wenn die wissen, wenn die sehen dich ja, weil die wissen ja, das kommt von Westen. Ne? Und dann haben die Respekt. Ja. Ne? Dann haben die Respekt. Und die können auch sagen, ja, kannst du uns das kaufen? Ne? Ja. Ja. Das war interessant. Das war sehr schön. Schöne Zeit. 5 Jahre lang. Eine schöne Zeit. Und man ist im Internat. Ja. Okay. Das heißt, das hat die Hierarchien auf interessante Weise durcheinander gebracht. Du warst zwar Ausländerin, aber du hattest Rechte, die Bürger nicht hatten. Ja, ja. Und man sieht dich nicht mehr als Ausländerin. Man sieht dich als die Person, die nach West verreisen kann. Guck mal, das wäre zum Beispiel eine Idee. Wie kann man Rassismus verlernen? Wie kann ein System Rassismus verlernen? Da muss man etwas erfinderisch sein. Ja, genau. Und da, ich habe diesen Rassismus nicht gespürt. Ja. Weil die haben mich immer anders gesehen. Man ist einfach anders. Weil Man sagt, Kleidung macht Leute. Und die sehen, oh, das ist eine westliche, westliche Look, ne? Mhm. Ja, und die respektieren das. Funny. Okay, sure. Sure. Ja. Right. Mhm. Okay. Gibt es sonst noch was, was du aus der Zeit erzählen möchtest? Aus deiner Studentenzeit? Ja, ich fand, dass die Leute sehr, sehr nett waren. Du warst wahrscheinlich in einem sehr multikulturellen Milieu. Milieu, ja. Das weil ist, du hast gesagt, Internat. Ja, das ist wirklich international Milieu, ja. Ja, das ist definitiv. Prägend. Ja, ne? Ja. Ja. Weil im Internat, ihr habt alles, ne? Auch Disco, ne? Mhm. Die Deutsche am Wochenende, die fahren ja zurück nach Hause, aber wir bleiben da. Wir Ausländer, wir bleiben da, wir organisieren unsere Party. Ausflüge oder Partys und so weiter und so fort. Mhm. Und ich bin auch mitgefahren mit Kollegen, die gesagt haben, ja, du kannst mit uns fahren nach Hause und so. Das war auch machbar. Mhm. Mhm. Und war das auch so sehr, die Hierarchie zwischen den Geschlechtern, war die auch aufgehoben, Frauen und Männer? War das auch recht egalitär, gleich? Ja. Ja, in unserem Milieu, ja. Doch. Hm. Doch. Kann ich mir auch so vorstellen. Ja, ja. Doch. Ja. Die Studenten, die ausgesucht wurden, das war so 50-50, ja. Männer und Frauen. Ja, ja, ja. Ja, interessant. Mhm. Interessante Erfahrung. Und dann bist du zurückgegangen? Ja, dann bin ich zurück nach Kongo gefahren. Und danach ist der Mauer gefallen. Mhm. Kommunismus ist zu Ende und unsere Kongo hatte auch Verträge mit Deutschland, mit Bundesdeutschland gehabt. Okay. Ne? Aber die deutsche Sprache sprechen, die können eine Weiterbildung in Bundesrepublik machen. Und die haben mich ja ausgesucht, weil ich schon die deutsche Sprache kannte. Mhm. Die haben nur Leute gesucht, die deutsche Sprache kannten, weil das war eine Weiterbildung für 2 Jahre. Mhm. Das war billige Fachkräfte einkaufen. Und dann bin ich auch gekommen und danach bin ich geblieben. Ja. Mhm. Hast du gute Arbeit bekommen? Ja, ich war dann in Dortmund, in Köln, in Saarbrücken, in Augsburg und dann bin ich in Essen gelandet. Mhm. Mhm. Immer in deinem Feld, in EDV, ja. Unterwegs? Ja. Mhm. Wow, da hast du viele Erfahrungen gesammelt. Ja.